Fritz. Podcast. Blue Moon. Ganz herzlich willkommen zum Blue Moon vom 23.09. Mein Name ist Caro. Wir starten mit minimaler Verspätung. Es ist nämlich nur jetzt 2 Minuten nach 10. Wie ihr schon richtig gehört, werden wir jetzt gleich in den kommenden Stunden hier uns ausgiebig über Pornografie unterhalten. Solche, die uns vielleicht den Weg geebnet hat für ein erfülltes Sexualleben oder so eine, die uns völlig verwirrt und verdutzt zurückgelassen hat. Wir haben wunderbare, ganz, ganz heitere Ausschnitte aus Pornofilmen, hauptsächlich den der 70er Jahre, weil die wirklich also sehr, sehr lustig sind. Und wir werden uns aber natürlich auch ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und starten jetzt. Also ich sag nochmal unsere Nummer, das ist die 0331 70 97 110, und wir starten jetzt vielleicht passend zum Thema Pornografie mit einem Lied über Liebe. Ein Lied über Liebe in einer Sendung über Pornografie. Bologna von Wanda. Willkommen zurück im Blue Moon. Die Zeit, die ja, die euch gilt, in der ihr mal ein bisschen was erzählen dürft und nicht immer nur aus dem Radiotext kommt, sondern ihr das Programm hier aktiv mitgestalten könnt. Zum Thema Pornografie habe ich schon gesagt, es ist Herbst geworden, ja. Man kuschelt sich ein schönes Setup, um über Pornos zu reden. Die Pornobranche war immer eine Wachstumsbranche und eine Krake, die sich immer weiter ausbreitet und eigentlich alle Bereiche, die es gibt, mittlerweile abdeckt. Also eine Faustregel heißt, gibt es etwas im echten Leben, dann gibt es auch einen Porno dazu. Nichts ist abwegig genug, als dass es keinen Porno dazu geben würde. Kommt eine Frau zum Arzt und ihr Gesicht ist eine Vagina. Keine Ahnung. Ja. Geht eine Frau zur Arbeit, da kommt der Incredible Hulk und sie treiben es im Gebüsch. Sehr beliebt sind Pornos mit Nonnen, aus naheliegenden Gründen. Ja, wahrscheinlich, weil es so irre verboten ist und so verlockend ist, wenn ausgerechnet eine Dienerin Gottes sich in ein williges Weib verwandelt. Pornos, die ihr gerne seht oder möglicherweise auch welche, die euch verstört zurückgelassen haben. Eure erste Begegnung mit dem Medium Pornografie oder vielleicht sagt ihr auch, nee, Digga, ich habe so viele von den Dingern gesehen, ich kann nicht mehr, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nur noch ein halber Mensch. Heute habe ich zum Beispiel mir einen halb wissenschaftlich fundierten Beitrag angesehen, in dem es hieß, dass Menschen, die sehr viele Pornos gucken, langfristig, dass bei denen die Intelligenz zurückgeht. Das möchte man natürlich auch nicht. Also erzählt mir mal so ein bisschen von euren Erfahrungen und eurem Konsumverhalten unter der 0331 70 97 110. Hallo, hier ist die Pornoline. Wie heißt du denn? Marvin, wie heißt du denn? Ja, hi Caro, ich bin der Marvin, wie schon erwähnt. Und ich habe da auf jeden Fall ein paar lustige Stories auf Lager. Die Situation ist folgende: Mein Mitbewohner ist nämlich, also ich sag mal, Hobby-Pornodarsteller. Der hat schon 2-3 Videos gedreht, die Jackpot auch in der Videothek erhältlich sind. Auf jeden Fall. Ja, also da ist halt immer was los, kann man sich vorstellen, ne? Wenn ich mal nach Hause komme. Ja. Und wie? Ach so, die entstehen bei euch zu Hause, diese Produktionen? Nein. Nicht bei uns zu Hause, aber er hat halt dieses Netzwerk und da trifft man sich halt ab und zu, weiß ich, probiert was aus oder sonst was. Ach, muss man, da ist total geil, muss man, wenn man Pornodarsteller ist, üben, muss man ständig sein Repertoire erweitern, damit man auch immer dann am Set was Neues anbieten kann? Also, meines Erachtens ist es so, er erzählt mir das immer so, dass er quasi sich mit denen vorher mal trifft und die das so ein bisschen antesten. Also, ob das auch die Harmonie passt und ob naja, die Abläufe halt stimmen, ne? Ja. Weil ja, ich meine, ja, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass Leute das so akribisch machen, dass sie richtig einen Vorbereitungstreff machen. Ja, lernt er auch Text? Nee, oder? Muss er manchmal Text lernen? Nee, Text lernt er nicht. Aber ich finde es halt ganz lustig, wenn ich zum Beispiel jetzt feiern bin und dann irgendwie nach Hause komme, so gegen 4, 5, und die Tür aufschließe und im Wohnzimmer liegt er dann halt und die Frau daneben ist gerade voll dabei. Ja. Und die lassen sich halt auch einfach nicht stören. So, ich sage dann, hallo, wie geht's euch? Ja, ganz gut und so, wir sind gerade gut beschäftigt. Und es ist halt irgendwie sowas voll Normales, was ich schon echt bizarr finde. Bizarr ist der richtige Ausdruck, weil ich könnte mir vorstellen, also wenn man sich jetzt ein Porno ansieht und sieht, wie sehr Sexualität ja eigentlich auch so beliebig wird und auch so sehr vom Gefühl getrennt wird, ne, dann ist das eine Sache, weil das findet hinter dem Bildschirm, auf der anderen Seite vom Bildschirm statt. Aber wenn diese Übung oder dieses lapidare Rummachen, was ich gar nicht verurteilen möchte, aber wenn das jetzt in deinem Wohnzimmer, im echten Leben also stattfindet, was bekommst du denn dann für einen Blick auf Sex oder auf Sex und Liebe? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass mich das abtören. Ich finde es schon cool, wenn die da bei Sache sind. Mhm. Aber teilweise, wenn ich dann vom Feiern nach Hause komme, dann will ich halt auch nur schlafen und setze mich vielleicht noch kurz dazu. Guck noch kurz Fernsehen im Wohnzimmer, quatsch mit denen und lass mich da auch gerade gar nicht stören. Und ja, dann gehe ich halt irgendwann pennen und rede mit ihm am nächsten Tag darüber, dass das eigentlich ganz lustig war. So. Das ist ja schräg. Wie fühlt sich denn dann gegebenenfalls eine Frau in eurem Wohnzimmer, die da irgendwie so dabei beobachtet wird? Auch also, nicht anders als... Komischerweise, ich habe mir auch immer gedacht, so, hä, was muss die denn jetzt denken? Die kriegt doch bestimmt einen Schreck, wenn ich da auf einmal reinkomme. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt von diesem Freundeskreis ist, dass die vielleicht alle so aus dieser Pornoindustrie kommen. Ja. Auf jeden Fall haben die da kaum Probleme mit. Die sagen dann auch, hi, man kann sich normal mit denen unterhalten. Also es ist irgendwie so, als wenn... Ja, ich gar nicht da wäre oder ob es scheißegal ist, als wenn ich da wäre. Das finde ich echt schräg. Also das hätte ich jetzt, weil man doch auch so, also ich habe schon Interviews mal mit Gina Wild und so gelesen. Auch überhaupt, ich kenne überhaupt keine aktuellen Pornodarsteller, aber Gina Wild ist ja wohl eine, die man mal kannte. Und die hat dann so gesagt, naja, privat stehe ich total auf Kuscheln und ist mir ganz wichtig, dass es ganz innig ist und das so. Aber wenn jetzt dein Kumpel auch privaten Sex so nach, ja, so als Performance quasi macht, dann geht ihm doch was verloren auch, oder nicht? Na, eigentlich, also er macht das ja auch nur, wenn er Single ist. Und also er ist schon ein Beziehungstyp. Ja. Er kann sich schon binden und in der Zeit wird auch nicht gedreht oder sonst was. Aber wenn er immer Single ist, dann nutzt er das natürlich auch aus. Und hat da richtig großen Spaß dran. Ja, also so kommt jedenfalls rüber. Ach, ist ja witzig. Und sag mir mal, wäre es dir unangenehm, einen der Titel zu nennen, die also diese Filme, die erhältlich sind mit ihm? Pornofilmtitel sind doch auch immer so eine heitere Angelegenheit. Ja, also die finde ich auch teilweise amüsant. Ich kann mal zwei Titel nennen. Das ist zum Beispiel Pimmelbingo 7. Pimmelbingo 7. Und Hauptstadtporno 5. Was nochmal? Hauptstadtporno 5. Hauptstadtporno 5 und Pimmelbingo 7. Der Pimmel über Berlin. Sehr, sehr schön. Und Marvin, wenn du jetzt das so oft dann schon in deinem Wohnzimmer vor der Nase hast, guckst du dir dann privat überhaupt noch Pornos an? Naja, ich meine, ich habe schon gerne Spaß mit echten Menschen, aber zur Not guckt man sich halt auch mal was an. Macht man auch, ne? Und nee, ach, ja. Ich sag doch gar nicht, dass du dich dafür schämen sollst. Das wäre jetzt nur meine Frage gewesen, ob du dann vielleicht eh schon so ein bisschen so übersexualisiert bist, weil bei euch unentwegt dieses Rein-Raus ist bei euch in der Wohnung. Warst du schon mal in Versuchung, da mitzumachen? Ach, man hat natürlich schon mal drüber nachgedacht, wenn man so angeheitert nach Hause kommt und so, hey, okay, was macht ihr denn gerade? Mhm. Und ich glaube... Die hätten da jetzt auch nichts dagegen. Also ist auch nicht so, ich habe mir schon mal eine Frau mit ihm geteilt. Das hat gut funktioniert, das war cool, hat ja Spaß gemacht. Ah ja, aber ja. Okay. Aber man muss dann tatsächlich trennen, also Liebe, Beziehung und reines performatives Gerumpel. Auf jeden Fall, das finde ich schon, das sollte man trennen. Vor allem, ich glaube auch, die Frauen, die da ankommen oder die ich über ihn kennenlerne, das sind sowieso jetzt nicht die Frauen fürs Leben, sage ich mal. Nicht. Okay. Ja, man sagt ja auch, wenn einer sich beim ersten Date rumkriegen lässt, soll man sie nicht heiraten und so. Das habe ich alles schon gehört. Nicht, dass ich ja, das gut heißen würde. Gut gehen kann, finde ich. Es gibt Ausnahmen, ja. Natürlich kann das gut gehen. Ich bitte dich, natürlich. Also das ist ja totaler, so eine Regeln sind ja schon totaler Quatsch. Aber wenn in den Köpfen der Männer der Gedanke steht, dass wenn eine Frau sich beim ersten Mal rumkriegen lässt, dass man sie dann besser nicht heiratet, dann, naja, dann, verstehst du, dann werden diese Frauen vermutlich niemals geheiratet, auch wenn sie sich's noch so sehr wünschen, was schade wäre. Marvin. Ach, wenn es gut ist und passt, dann hast man du sich manchmal so auch schneller und inniger gehen als einem lieb. Ist denn dein Mitbewohner, ist er auch so richtig schön oder ist er einfach nur begeistert bei der Sache? Er ist begeistert bei der Sache, hat natürlich, ist halt so ein bisschen schlankerer Typ, ja. Definiert aber und also auf Tape kommt er auf jeden Fall ganz gut rüber, denke ich. Okay, aber auch, ich meine, hat er auch das entsprechende Werkzeug für diese Tätigkeit? Ja, ich denke schon. Also da will ich jetzt nicht so drauf eingehen, aber das passt auf jeden Fall. Ach, was heißt nicht drauf eingehen? Ich meine, er zeigt das ja so auch eben. Ich habe jetzt nur zufällig noch keinen Film von deinem Mitbewohner in Händen gehalten, als wäre ich natürlich sofort recherchieren. Was war's? Pimmel Bingo? Nee, verdammt, ich brauche einen Stift. Pimmel Bingo 7 und Hauptstadt Porno 5. Pimmel Bingo 7 und Hauptstadt Porno 5. Ja. Ich werde mir das jetzt sofort notieren und toll, Marvin, geiler erster Anrufer. Ich bedanke mich sehr bei dir und finde das schön und freue mich, wenn du dich bald wieder meldest. Ja. Bis dann, mein Freund. Tschüss. Alles klar, ich wünsche dir was. Viel Spaß heute Abend. Tschüss. Großartige Geschichte. Tja, das ist natürlich schwer zu toppen und dennoch seid ihr herzlich aufgefordert, hier anzurufen unter 0331 70 97 110 und mit mir über eure Erfahrungen mit Pornografie zu reden. Pornos, die ihr gerne guckt, Pornos, die ihr vielleicht guckt, weil sie lustig sind so eine Sachen. Das alles unter 0331 70 97 110 und weiter geht's bei uns mit Matzen und Kompass. Kompass von Matzen im Blue Moon. Heute Porno. Wir sprechen heute über Pornografie und zwar, ja, eigentlich so in all ihren unterschiedlichen Facetten. Also, welche Filme seht ihr gerne? Gibt es besondere Darsteller oder Darstellerinnen, die ihr, also gibt es sowas wie Pornostars eigentlich noch? In den 90ern gab es das ja. Leute, die auch so richtig bekannt waren und von denen eine Autogrammkarte zu besitzen eine Ehre war. Welche Art von Pornografie guckt ihr euch an, weil sie euch zum Beispiel erregt und scharf macht? Und welche Art eher mit so einem, naja, sagen wir, einer ironischen Distanz, einem gelinden Abscheu und einem genau, weil das, ich meine, sicherlich habt ihr euch alle schon mal in die, vielleicht nicht alle, ich sag immer ihr alle, vielleicht, es sind bestimmt Menschen unter euch, die noch keine Pornos geguckt haben, aber wenn man sich so die Zahlen anguckt, wie viel Pornografie konsumiert wird, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass es auch Leute gibt, die da überhaupt nichts mehr zu tun haben. Aber diejenigen von euch, die sich vielleicht schon mal in so einer Abteilung verlaufen haben, in der die Verbotenen, die Filme, diese Filme stehen, die haben sich ja bestimmt noch schon mal mit einiger Irritation die Cover und Titel durchgelesen. Ja, die könnt ihr ja mal sagen, was euch dazu so durch den Kopf gegangen ist oder vielleicht auch, so ein bisschen, wie die Pornografie entstanden ist, obwohl das ist ja langweilig. Ach, das ist ja Geschichte. Nee, erzählt mal so ein bisschen, was für Pornos ihr schon gesehen habt und welche euch Freude machen oder welche ihr auch einfach skurril findet und ob ihr die lieber alleine oder lieber in der Gruppe euch anseht und was so einen guten Pornofilm eigentlich ausmacht. Hi Michael. Hallo, Caro. Hallo, ich grüße dich in Berlin. Ja. Ich gucke gerne Pornos. Ja, du hast auch die leise, scheue Stimme von jemandem, der das jetzt gar nicht mal so direkt gerne zugibt, oder doch? Doch. Doch. Ist das so ein Fakt, der über dich bekannt ist? Ach, guck mal, da kommt Porno, Micha. Ich gucke alleine Porno. Du guckst alleine. Aber wissen deine Freunde davon? Also teilst du dich mit, tauscht ihr euch aus? Nein. Nein. Also ist das eigentlich eine sehr einsame Angelegenheit? Ja. Und kommst du dir dabei irgendwie schmuddelig vor? Also ist es so wie, oh, ich mache was total Verbotenes? Ja. Ja? Ja. Aber warum denn nur? Sollte es nicht mittlerweile eigentlich so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen sein, dass, also wie gesagt, die Zahlen legen nahe, dass irgendwie fast jeder sich gelegentlich Pornografie reinzieht? Ja, mache ich einmal in der Woche. Machst du einmal in der Woche? Zu einem bestimmten Termin? Ja, um halb 22.30 Uhr. Jetzt also gleich, so in 7 Minuten. Ja. In 7 Minuten. Ach Mann, da muss ich mich ja total beeilen. Was, ist das tatsächlich so oder hast du jetzt einen kleinen Scherz gemacht? Nee, kann auch später sein. Kann auch später sein. Aber abends auch, ja? Nicht tagsüber? Nee. Und also, aber ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass du dir dabei verboten vorkommst. Wieso? Oh, das weiß ich nicht. Also, was hast du, was genau ist verboten daran? Ist es die Art der Pornos, die du guckst? Empfindest du die als verboten oder den Akt an sich? Der Akt. Dass du dir die überhaupt ansiehst? Ja, gucke ich. Gucke, ja, sehr schön gesagt, guckst du. Schämst du dich deswegen? Nee, ich komme dabei auch noch runter. Naja, geil. Natürlich, du holst dir dabei einen runter. Das machen die allermeisten Menschen. Aber ist dir das, also schämst du, ist dir das unangenehm, so vor dir selber? Denkst du hinterher, so, oh, jetzt erstmal duschen, das war ja jetzt wieder voll verboten. Nein. Nee. Nee. Weil viele Leute, habe ich in letzter Zeit festgestellt, tun das so, so fast wie. Ich würde gerne mitmachen. Wie bitte? Ich würde gerne mal Porno immer mitmachen. Würdest du mal mitmachen gerne? Ja. Ah, das geht doch durchaus, glaube ich, oder? Ist es nicht, muss man sich da nicht einfach nur mal irgendwie bei so Produktionsfirmen erkundigen? Also es gibt ja die sogenannten Amateurpornos sind ja total verbreitet. Da gibt es ja wahnsinnig viele von. Also ja. Warum nicht? Aber okay, also du guckst dir die an und hast das Gefühl, du machst was Verbotenes? Nee. Nicht? Hast du auch gerade gesagt, du schämst dich? Nee, ich schäme mich nicht, nee. Du schämst dich also nicht. Was für eine Art Pornos siehst du dir denn an? Vivian Schmidt. Vivian Schmidt, das ist aber auch eher so, das ist so klassisch, oder? Das ist doch so oldschool. Ja. Das ist doch so weiß ich nicht, so späte 90er Pornos irgendwie? Ja, die Stellungen. Wie bitte? Die Stellung. Die Stellung? Ja. Die Stellung von Vivian Schmidt gefallen dir? Ja. Und nur Vivian Schmidt? Also hast du dich auf diese festgelegt? Wenn sie Sex von hinten machen. Ja, habe ich verstanden, Mann, Michael. Du wirkst wirklich wie so ein klassischer Pornokonsument. Das, ja. Ist dann Vivian Schmidt vielleicht für dich sowas, also dann ist sie ja ein Pornostar für dich, oder? Ja. Das heißt, du würdest möglicherweise, wenn du ihr irgendwo begegnen würdest, würdest du rot werden und wüsstest nicht, was du sagen sollst und würdest sie nach einem Autogramm fragen. Ja. Ja. Hast du ein Autogramm von Vivian Schmidt? Nein. Kann man nicht, ist sie noch aktiv? Dreht sie noch Filme? Ja. Ja. Ist sie denn, also gehst du auch so auf die Venus und so und checkst da aus, was es alles an Neuigkeiten gibt? Ja. Wirklich wahr? Ja. Abgefahren. Ja. Michael, ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Ich wünsche noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ja, tschüss. Tschüss. Also, okay. Das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, den man dann dazu noch haben kann, dass man zum Beispiel natürlich auch auf die Venus gehen kann und sich die Pornostars dann live ansehen kann. Ich war einmal auf der Venus und habe dort einen Beitrag gedreht und dort tauchte dann Rocco Siffredi auf. Rocco Siffredi, auch bekannter Pornostar, tatsächlich aber auch echt schon älteres Semester. Und und da ich dann mit dem MTV-Mikro rumgelaufen bin, hat er sich natürlich sehr gefreut. Und dann hat Rocco Siffredi mir seine Hand hingehalten. Und der so wie zur Begrüßung. Und dann war ich ganz peinlich berührt und habe mich wirklich geschämt und habe die Hand erst nach einigem Zögern genommen, weil ich ja wusste, wo diese Hand überall schon gewesen ist. Das hatte ich ja schon mit eigenen Augen gesehen. Und dann war mir das unangenehm, dass ich Rocco Siffredi nicht direkt die Hand geschüttelt habe, weil, naja, ich, keine Ahnung, ich da so ein bisschen schamhaft gewesen bin. Aber er ist auf jeden Fall, ich würde sagen, ein waschechter Pornostar, hat seine Filme auch selbst produziert und wirkte auf mich immer, als würde ihm das Freude machen. Hi Robert. Hallo. Hi. Oh, jetzt sehe ich, es ist ja schon 22.28 Uhr. Da sollten wir zwei uns auf ein kleines auf einen kleinen Cliffhanger vielleicht verständigen, dass wir mal so ungefähr sagen, worum es bei dir geht, und dann machen wir die Nachrichten und dann spreche ich mit dir, sonst habe ich ja viel zu wenig Zeit. Ja, also es gibt auch normale Männer, die Pornos gucken, im Gegensatz zu meinen Vorredner. Und ja, ich wollte kurz vielleicht mal erzählen, ich bin ganz normal in einer Beziehung, habe auch ein Kind und ich gucke auch trotzdem regelmäßig Pornos. Das hat seine Gründe. Okay, mit meiner Freundin zusammen auch teilweise. Ja, also Vater werden und Pornografie konsumieren schließt sich demnach nicht aus. Sehr schön. Wir zwei werden das gleich miteinander vertiefen. Da freue ich mich schon drauf. Leg nicht auf, bleibt mir gewogen. Okay. Wir reden gleich drüber. Tschüss Robert, bis gleich. Alles klar. Und ihr alle anderen auch, 0331 70 97 110. Fritz. Blue Moon. Herzlich willkommen zurück im Blue Moon. Heute Pornografie. Die Königin unter den, weiß ich nicht. Königin, nee, aber Pornografie ist von vielen Menschen im Leben ein großer Bestandteil. Manche nutzen sie nur, um sich zu amüsieren, manche brauchen sie richtig und manche ziehen sich ab und zu mal so ein kleines Schmuddelfilmchen rein, wenn keiner kiekt. Die einen schämen sich dabei, weil sie denken, sie machen was tierisch Verbotenes, und andere Leute kommen ganz hervorragend mit ihrem Pornokonsum klar. Tatsächlich sagt die Erfahrung, also jetzt nicht meine persönliche, aber so ein bisschen von den Leuten, die ich kenne, die bekennendermaßen sehr viele Pornos konsumieren, sagt die Erfahrung, dass es man da so ein bisschen abstumpft bei, oder dass man dann also so eine private Erregung sich gar nicht mehr so gut herstellen lässt. Stimmt denn das? Seht ihr das auch so? 0331 70 97 110. Das ist unsere Nummer für den Blumen. Hi Robert. Guten Abend. Da bist du ja wieder. Guten Abend. Ja. Wir hatten gerade eben schon mal das Vergnügen, kurz vor den Nachrichten. Da hast du gesagt, es gibt auch, das war jetzt eine schöne Ausdrucksweise, du sagtest, es gibt auch ganz normale Menschen, die Pornos gucken. Du bist demnach ein ganz normaler Mensch. Ja, oder ein ganz normaler Mann, sagen wir mal so. So ein ganz normaler Mann. Ja. 30 Jahre alt, verheiratet. Nee, verheiratet nicht. Meine Frau, das sagt man so. Ja. In einer Beziehung, in einer glücklichen Beziehung mit einem Kind, mit einer, du gehst einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit nach und wirst dafür ordnungsgemäß bezahlt. Genau. Zahlst deine Steuern pünktlich und um 19.30 Uhr gibt's bei dir Abendbrot. Nicht immer. Als Schichtarbeiter ist das schwer, das immer pünktlich hinzubekommen. Aber ist ja nicht so schlimm. In dem Sinne ist es aber richtig. Okay, und du machst 2 Urlaube im Jahr mit deiner. du guckst gerne Tatort und wenn du mal Zeit hast mit deiner Freundin, dann geht ihr auch gerne mal zusammen paddeln. Ja. Yes. Und 6 richtige. Yes. Und trotzdem, und jetzt kommt das, was an dem Bild nicht stimmt. Und trotzdem guckst du Pornos. Ja. Ich meine, ich prall jetzt nicht damit rum vor allen und du rufst ja nur im Radio an und erzählst. Oder so. Das ist halt ganz normal. Ganz normal. Ich finde das schön. Bin ich wirklich fasziniert davon, wie viele Menschen haben ja eine Abscheu davor zu sagen, sie sind ganz normal. Das würden ja viele von sich gar nicht sagen, aber mit welcher Begeisterung du von dir selber sagst, ich bin ein ganz normaler Typ. Das finde ich irgendwie, das ist mir ganz sympathisch. Ich weiß nicht. Vielleicht glaube ich das oder bilde mir das nur ein, dass ich irgendwo der Durchschnitt bin. Aber. Ist doch herrlich. Ja. Ist doch herrlich. Ich bin zufrieden damit. Schön. Habt ihr eine Mietwohnung oder eine Doppelhaushälfte? Nee, wir haben eine Mietwohnung. Eine Mietwohnung. Weil man muss ja heutzutage immer ein bisschen sich Freiheiten lassen. Kann ja sein, dass ich morgen woanders arbeite oder sie. Von heute auf morgen und dann muss man ein Haus verkaufen ist immer schwierig auf der Schnelle, aber eine Wohnung kündigen, das geht. Das geht. Hast du recht. Dann lass uns doch jetzt mal ganz langsam und sensibel zu deinem Pornografiekonsum vortasten. Okay. Du guckst wie oft ungefähr? Ich schaue, ich sage mal, fast jeden Tag Porno. Wirklich? Ja. Jetzt bin ich überrascht. Es ist aber nicht so, dass ich mir so einen 1,5-Stunden-Film da reinziehe oder irgendwas, sondern Kurzfilme, um Anregung zu holen oder um Druck abzubauen, wie auch immer, wie man das sehen möchte. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass sich möglicherweise um Sucht ist ein großes Wort, aber sagen wir, um eine sehr strenge Gewohnheit handelt? Eine strenge Gewohnheit, also sollte das noch öfter sein, müsste ich wirklich drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht nicht mehr normal ist oder Durchschnitt. Mhm. Aber ich sag mal, wenn es 5-mal oder 4-mal in der Woche ist, aber ich versuche es relativ regelmäßig zu machen. Ich versuche regelmäßig meinen Rasen zu mähen. Ich versuche meinen Pornotermin nicht zu verpassen. Naja, nun nicht so, dass ich um 22.30 Uhr hier irgendwo hin muss oder so, aber ich bin Schichtarbeiter und es ist ganz einfach so, dass die Situation öfter vorkommt, dass meine Freundin nicht da ist und ich Zeit habe oder sie, ich arbeite und sie hat Zeit. Ja. Ja, dann verpasst man sich ab und zu mal. Das stimmt. Und da ihr trotzdem Bock auf Sex habt, löst ihr das dann so. Was für eine Art, also guckst du immer ganz ähnliche mit ähnlichen Darstellern oder probierst du da auch ein bisschen rum? Also was Darsteller angeht, also da bin ich mittlerweile auch raus, weil es gibt einfach zu viel. Das ganze Internet alleine ist ja voll mit verschiedenen Sachen von Amateuren bis hin zu irgendwelchen Professionellen, aber irgendwelche Namen kann ich jetzt nicht nennen. Also das Letzte, was ich wirklich weiß, ist noch, dass Michaela Schaffrath nette Pornos gemacht hatte. Die hatte ich früher auch mal geguckt. Und ja, aber so Namen kann ich wirklich nicht nennen. Da fällt mir nichts ein. Ich denke mal, dass der Markt auch einfach so überfüttert ist. Ja, tierisch. Also ich habe selbstverständlich heute auch ein bisschen Porno geguckt, aber das war jetzt ja aus Recherchezwecken, das ist ja klar. Ich meine, das musste ich ja machen. Sonst wäre ich ja jetzt sehr schlecht vorbereitet in die Show gegangen. Und ich habe da selbstverständlich auch niemanden erkannt. Ja. Und dann habe ich aber auch mal die Zeit genommen. Also ich habe halt bewusst auf die Uhr geguckt. Also ich hatte sozusagen die Stoppuhrfunktion an meinem Handy. Und kann dir jetzt sagen, dass der durchschnittliche oder also mein durchschnittlicher Konsum bei etwa 6,5 Minuten liegt. Ist das viel oder wenig? Wenn das bei jeder Frau so wäre, wäre das schön. Wieso? Ja, wenn das so schnell geht. Nach 6,5 Minuten dann schon fertig mit gucken. Ach so, ja, ach so, vielleicht. Ich habe nur geguckt. Ja. Ich habe tatsächlich nur geguckt. Ja, in der Regel, also bei mir ist es auch nicht viel mehr. Teilweise sind die Filme auch nur so kurz gehalten. Weiß ich nicht, ob das Zusammenfassungen sind, es ist immer dieser schnelle Wechsel, aber ja. Warum mir sind reicht, mir reicht das auch. Also es gibt ja auch viel längere, weil warum sind Pornos bis zu 30 Minuten lang? Na, die Akteure, die müssen ja auch irgendwann mal fertig werden. Und ich weiß nicht, also mir ist das zu lange, das wird dann irgendwann langweilig, weil na klar. Das ist so wie, weiß ich nicht, Trash-TV oder so. Es stumpft irgendwann ab. Es ist immer diese, wie du vorhin gesagt hast, das Rein und Raus, das ist langweilig. Ja, oder hier hat also jemand auf der Facebook-Seite, allerdings nicht von Blue Moon, sondern auf der Lateline-Facebook-Seite, das ist ja die Sendung, die dieser hier folgt, geschrieben, mich stört, dass die meisten immer nur, das ist jetzt grammatikalisch ein bisschen fragwürdig, aber ich lese mal so vor, wie es hier steht, mich stört, dass die meisten immer nur ein Gerammel ist und der Ablauf ist fast immer gleich, am Anfang abwechselnder Oralverkehr, dann Rammeln in verschiedenen Stellungen, am Ende fließt das Sperma, das ist aber auch geil falsch geschrieben, aus ihr raus oder sie schluckt es und lässt es aus dem Mund tropfen. Stört dich das auch oder würdest dich eher irritieren, wenn der Ablauf mal ein anderer wäre? Wenn der Ablauf mal ein anderer wäre, wäre ja mal ganz nett. Weil im Endeffekt ist es ja nicht, das ist ja nicht verkehrt. Das ist, ich meine, das ist ja nur ein kleines Thema. Das ist halt Sex. Und es läuft immer so ab. Man hat ein Vorspiel oder man kommt gleich zur Sache und letztendlich fließen dann Samen irgendwo hin. Ja. Und ja. Es ist doch nur das ja. Warten darauf, dass der Samen irgendwo hinfließt. Meine Güte, genau. Das oder muss man doch. Oder dass die Frau irgendwie abspritzt oder was weiß ich. Ja. Ja. Es läuft halt immer darauf hinaus, ja. Und dir würde es aber gefallen, wenn es mal ein bisschen anders aussehen würde, ja? Also was für ein alternativer Ablauf bei einem Porno wäre dann denkbar? Die Alternativen sind ja bereits gegeben. Weil es ist ja nicht nur, dass da eine dünne Frau, eine Weiße und ein dünner Mann, ein Weißer, irgendwie Sex haben und dann irgendwann sind sie fertig, sondern es gibt ja Dicke, es gibt verschiedene Hautfarben, es gibt große und kleine Penisse oder halt Riesenbrüste, sonst was. Also mal, ich sag mal, vom Großen und Ganzen, das ganze Konzept ist immer dasselbe, kann man nun mal nicht verändern, das ist ganz einfach so. Ja. Yeah. Was ich interessant fand, war, vor nicht allzu langer Zeit hatte ich mal gesehen einen und vorher auch zufällig mal was gesehen im Fernsehen darüber, dass sich versucht wird, Society ein bisschen mehr auf die Frau zu konzentrieren und nicht immer nur, weil ich denke mal, die Hauptabnehmer werden ganz klar Männer sein. Mhm. Ach so, aber dass ja, man insgesamt sozusagen ein Umdenken in der Pornobranche hat, dass sich mal ein bisschen mehr um die Frau gekümmert wird. Ja, also das war jemand gewesen, der sowas in Angriff, oder eine Frau, glaube ich, die sowas in Angriff genommen hat. Und ja. Da hatte ich mir auch mal einen angeguckt und das fand ich, muss ich sagen, ein bisschen dezenter und sogar noch erotischer. Ach, wirklich wahr? Ja. Das heißt, hier sind die eigentlich ein bisschen zu ordinär, so die... Naja, ich kann das nicht mit dem Sex mit meiner Frau vergleichen, weil das muss halt alles auf kurzen Zeitraum passiert sein und alles am besten in jeglichen Positionen und sonst was, damit jeder was von hat und das ist halt realitätsfremd. Ist das denn, wenn du jetzt, also du sagst, du guckst alleine, dann kann man sich ja vorstellen, wie so ungefähr der Ablauf ist, wenn du jetzt mit deiner Frau zusammen ein Porno anguckst, hast du dann das Gefühl oder vielleicht passiert es auch bewusst, dass ihr dann nachspielt, was ihr gesehen habt? Nee. Nee. Also das ist wirklich nur Appetit holen, weil in der Regel, wenn man, also mir geht's so oder uns so oder mir zumindest, ich kann sowas nicht nachspielen. Ich kann in so kurzer Zeit nicht... Kannst dir den Text nicht merken, weil du weißt nicht, findest ja, nicht in die Rolle. Nee. Ja. Und... Ja. Okay, und wenn ihr dann, also ihr guckt den Porno, macht ihr den dann aus, wenn ihr selber anfangt oder lasst ihr den laufen? Ich muss erst mal sagen, ganz oft kommt es vor, dass meine Frau schon nach 1-2 Minuten gelangweilt ist, weil ist halt stupides Rumgevögel. Ja. Und ja. Also das heißt, du musst dich dann eigentlich beeilen. Aber wenn ja, du doch sagst, du holst dir Inspiration, ach nee, Appetit hast du gesagt. Appetit. Inspiration ist nicht allzu viel zu holen. Weil ich bin nicht so gebaut wie der Mann, der denn da ist. Und ja, meine Frau ist nicht so gebaut wie die Frau, die da ist. Ja, na und? Ja gut, ausprobieren. Wir haben eine super Beziehung und wir probieren aus, auf was wir sowieso Lust haben, aber nicht dementsprechend, was für ein Porno wir vorher geguckt haben. Ja. Jetzt habe ich nochmal eine andere Frage. Okay. guckt ihr auch euch manchmal zusammen so schräge Sachen an, die so ein bisschen, also ich habe zum Beispiel mal, mir ist schon lange her, in der Videothek so ein Kunstfilm-Porno geholt. Was, ein Kunstfilm? Ja, das war ein Kunstfilm und dieser... Und animierter oder? Nein, kein Trickfilm. Ja. Das war ein, also das, ach, das hatte wie so ganz anspruchsvolle literarische Dialoge und war auch so ein bisschen so abseitig vielleicht, so jetzt nicht Richtung Horror, aber so einfach mit so ganz schräger, fast kakophonischer Musik und so einer abseitigen Beleuchtung und so gar nicht so gefällig, wie so ein normaler Porno ist. Ja, hast du ja oft, also da gucken die Leute ja oft gar nicht, was im Hintergrund rumliegt, was für ein ungewaschener Wäscheberg sich da zufällig im Bild befindet. Und das war halt so ganz aufwendig ausgestattet und mit so Musik und dann wurde da halt auch noch rumgemacht. Und ich muss sagen, dass mich das fertig gemacht hat. Also, weil ich dachte, das gehört nicht zusammen. Dieses anspruchsvolle ausgestattete Set, diese Musik, diese Masken, diese komischen Hüte, diese gestellten Dialoge und das Rumgerammel. Tut mir leid, wenn ich dir jetzt unterbreche, aber das hört sich ja schon im Ansatz langweilig an. Also ich glaube, der Otto-Normalkonsument, der würde sich sowas gar nicht angucken. Nee. Aber ich hab's aus einer Videothek geholt und da stand, dieser Film hätte irgendwie einen Preis gewonnen. Ja, mag sein. Und dann habe ich den halt geholt. Ja, also ich denke mal, es kommt auf den Konsument an. Gut, also der ganz normale Porno für den ganz normalen Mann, Robert. Ja. Können wir so beschließen, wir beide. Ganz normal, Hausfrau zu Hause, Ding Dong, hallo, ich soll hier irgendwas, ja, kommen Sie doch mal mit, hier, das müssen Sie hier ganz, da habe ich hier, schon fertig, ganz gemacht, ach, bleiben Sie doch noch ein bisschen, ich habe hier, ach komm, was soll's, ja, und so weiter. Und das war's dann schon, oder? Gut. Glücklicherweise passiert sowas zu Hause nie. Wollen wir hoffen, war hier ein Klopf auf Holz, mein Lieber. Hoffentlich passiert sowas zu Hause nie. Hoffentlich, Alter. Hattest du oder irgendjemand das vorhin gesagt, dass Situationen nachgestellt werden, die im Leben eigentlich sogar passieren und dann halt auf Sex hinaus laufen, oder? Ich glaube, ich habe sowas heute mal gedacht, aber die meisten Setups sind doch sehr, sehr unrealistisch und man wundert sich, dass die Leute dann im Bett landen. So ein Quark, wie die vorher quatschen. Ja, wenn sie denn quatschen, genau. Wenn sie denn, ja, aber das wird ja, du wirst heute Abend, wenn du noch ein bisschen dran bleibst, wirst du erfahren, es wird unheimlich viel dusseliges Zeug gequatscht in Pornos und ich habe die herrlichsten, ich habe die herrlichsten 4 Pornofilm-Ausschnitte und nein, der mit dem Stroh ist nicht dabei, der ist nämlich überhaupt nicht so lustig, die ich jemals gehört oder gesehen habe und die werde ich heute Abend hier noch live on air präsentieren. Ich bedanke mich sehr fürs nette Telefonat, lieber ganz normaler Robert. Grüß mir deine Frau. Ja, kann ich noch kurz sagen, und zwar den schlimmsten Porno, den ich mal geschaut habe? Ja, bitte schnell. Und zwar war das, je nachdem wer drauf steht, Leute, die sich angekotet haben gegenseitig. Und warum hast du denn das auch angeguckt, du Verrückter? Das weiß man doch vorher. Na, das habe ich vorher nicht gesehen. Das war eine gebrannte DVD, die ich gefunden habe, habe die reingelegt und musste aber dann vorspulen, um zu sehen, was passiert da noch. Oh was Gott. Also das ist aber für mich dann schon krank. Naja, würde ich so weit, krank, nö. Aber man sollte die Finger davon lassen. Wenn man sozusagen dann überhaupt nicht drauf steht und zartes Gemüt hat, dann sollte man da natürlich die Finger von lassen, ganz klar. Ich hab's dann auch weiter verschenkt. An irgendwen, den du nicht leiden kannst. Ne? Ja, Robert, mein Lieber, danke. Ja. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Ja, für dich. Ciao. Ihr Süßen, jetzt kommt die Late Line. Ihr müsst aber nicht nervös werden, es ändert sich gar nichts. Ich bleibe noch weitere 2 Stunden hier sitzen und möchte mit euch über Pornos reden. Wir dürfen schmutzige Wörter sagen, wie es uns beliebt und ich freue mich schon drauf. Und gehe jetzt raus eigentlich aus dieser Sendung mit einem sehr schönen Song. Vom guten alten Ben Folds und dieser Song heißt How I Think of You. Nee, nicht How I Think of You, den habe ich gerade. Dieser Song heißt The Luckiest. Ach, Loch im Kopf, langer Tag. Fritz. Und das hört man.